Facebook ist kaputt. Oh nein, was nun? Was tun? Schnell auf Twitter gucken. Ja, auch die anderen Mitmenschen haben keinen Facebook-Zugang. Ich bin nicht allein. Hacker? Muss ich mir jetzt neue Freunde suchen? Wie likenswert ist mein Leben nun noch? Doch es gibt ja einen Ausweg. Ich sitze beim viel zu frühen Frühstück, als mich der Facebook-Ausfall kalt erwischt. Und wer mit Essen beschäftigt ist, der kann das ja fotografieren und auf Instagram posten. Kurz noch die Wurst auf der Brotscheibe umdrapiert, klick-klack, noch kurz hochladen. Doch, oh weh, auch Instagram ist nicht erreichbar. Was nun tun? Schnell zurück zu Twitter. Der Justizminister twittert über 70 Jahre Auschwitz. Facebook ist weiterhin auch bei den anderen unerreichbar. Das Brot schmeckt schon gar nicht mehr. Muss ich jetzt mit der Familie reden? Oder die mit mir? War es gar ein bösartiger Hackerangriff auf das friedliche soziale Miteinander in der Bahn, in der sonst doch alle nur noch auf ihre Hosentaschengeräte starren? Gedanken, die ich sonst auf Facebook zur Diskussion stellen könnte, doch nun nicht. Ich raufe mir die Haare, habe eines in der Hand. Es fällt heutzutage einfach viel zu vieles aus.